burn the fucking roses. Manche Menschen übertreiben es vielleicht ein bisschen. Ich bin da durch Mexiko gerannt. 120 Marathons. Auch wenn du nicht ganz so weit kommst. Lauf mit Sputnik um die Welt. Falls dem Klima gefällt. Zusammen schaffen wir es einmal um den Globus. Einfach mit unseren alltäglichen Schritten. Und mit ein bisschen Glück gibt's als Belohnung eine Bahncard 100. Ja, ich kann es gar nicht richtig fassen gerade. Es ist echt Hammer. Keine Ahnung, wie ich das verarbeiten soll. Sende uns jetzt deine Schritte auf sputnik.de. Und lass uns unserem großen Ziel jeden Tag ein Stückchen näher kommen. Weil's dem Klima gefällt. Lauf mit Sputnik um die Welt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Luke M. Sputnik Heimspiel. Pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse.

glaubst, denn was bringt mir das Geld, wenn ich dich nicht seh? Und jedes Mal, wenn du mich dann ansiehst, bleibt meine Welt kurz stehen. Und ich weiß ganz genau, dass du dich gerade fragst, ob das mit uns geht. Kaum bin ich da, muss ich weg, doch versprech dir jetzt und bald wieder da, yeah. Ich bin in London, Paris, Mann, ich glaub, ich bin jetzt ein Star, yeah. Nein, ich denk nicht nach, sondern mach nur, was ich mag, yeah. Denn diese Welt ist geil, jeder Tag zur Zeit macht Spaß. Und es ist wahr, es gibt viel, was mir gefällt. Doch Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ich vergiss mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Doch Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ich vergiss mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Baby, alles Geld der Welt plötzlich keinen Wert, wenn du mich ansiehst. Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ich vergiss mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Und Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ich vergiss mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Und Baby, glaub mir, das Beste, Beste. Du. Baby, glaub mir, das Beste, Beste. Schlaf in der Private Bar, 4000 in Champagnerbecken baden. Für immer alles gratis, ich will haben, haben, haben. Ich will immer, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück Cannabis und dein Wildberry Lilly. Ich will immer, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Cannabis und dein Wildberry Lilly. Kommen bin wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch wird auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer lebe. Lass mich nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch wird auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer lebe. Lass es nochmal aufdrehen, lass es nochmal aufdrehen. Transitpot. Die Sonne scheint auf die Blocks. Bei meinen Avatar gekillt, weil ich selber auf die Party will. Alle Albans können die Move. Oder sie programmieren die Boots. Die AI weiß noch, was sie tut. Das Gras ist grün und schmeckt gut. Ey, schwarz, weiß, straight, gay. Liebe für alle und für mich selbst. Power to the people. Yeah, Frauen holen die Welt. Seh die Zukunft pink. Zukunft pink. Alles gut, mein Kind. Ja, alles gut, mein Kind. Einmal schlaf, ich will die Zukunft hin, wenn es was wird, alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber es tut keinen Sinn, und was nicht passt, musst du achten. Oh ja, ich will die Zukunft hin, wenn es was wird, alles gut, mein Kind. Ich kann nur die Zukunft hin, weiß nicht, wie viel zu passieren. Scheiß kalt und Arsch weit weg. ab Brandenburg entdeckt. Bianchi Bikes, Future Flex, alles wird super geil, Basta. Frische Musik, frisches Wasser. Alle sind so mit den Nachbarn. Text me now, I'm a rich motherfucker. Do it yourself, Bauhaus. Keiner braucht richtige Bauhaus. Die Bauern lassen die Sau raus. Gib billige, gute Soundtown. Mal Smileys auf den Weg, denn ich mag das nicht sehen. Himmel ist immer noch blau, meine Süße, Future is now. Alle meine Fragen, ich seh Zukunft hängt, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber es tut keinen Sinn, und was nicht das, musst du ab. Jetzt mit Luke M. Sputnik. Heimspiel. Was ist los? Es ist Party angesagt. Die Saison ist eröffnet, es ist ein wahres Spektakel, denn alle kommen, weil es abgeht. Das ist eine riesengroße Party. Reißt die Arme in den Himmel und schwenkt sie über den Kopf. Mann, wir sind erst am Ziel, wenn der Schweiß von der Decke tropft. Die Wände schwitzen, alles klingen, alles, was wir lieben. Wir lassen uns das gottverdammte Feiern nicht verbieten. Wie ein Kankerhaufen raufen wir uns Atzen, lasst es krachen. Die Spießer sind geschockt und packen ganz schnell ihre Sachen. Wir lassen uns nicht verarschen, wir tanzen und wir toben. Hebt die Hände nach oben und dann lasst uns Disco proben. Disco Probe. We'll be right back. don't stop the rock. Wir baden in der Mimme-Menge, darauf hab ich Bock. Voll normal verfeiern mit, ich fass mir auch mal in den Schritt. Breakdance oder Arzentanz, wir tanzen heute den Pogo-Hit. Disco Pogo, Arzen-Logo, Arzen-Style ist Disco Pogo. Arzen rasten nicht an Tanken, feiern mit dem Arzen-Logo. Schubsen, drücken, hüpfen, springen, raufen, saufen, tanzen, Bogen. Arzen-Party-Dingeling, Arzen-Party-Dingeling, Arzen-Party-Dingeling, Arzen-Party-Dingeling. Disco Pogen, unser Ding, Disco Pogen, unser Ding. Disco Pogo. Fly. Treasure.